unter Pfarrerstöchtern. Die Geheimnisse der Bibel mit Sabine Rückert und Johanna Haberer. Willkommen zu den Pfarrerstöchtern und den Geheimnissen der Bibel. Mein Name ist Sabine Rückert, Journalistin bei der Zeit. Mir gegenüber sitzt meine Schwester Johanna, Theologin. Hallo. Und Bibelkundige. Und wir haben heute einen ganz kurzen Text, aber einen gewaltigen Berg vor uns, nämlich die Bergpredigt. Die Bergpredigt, warum ist die so wichtig, obwohl sie doch so kurz ist? Mir zittern auch schon ein bisschen die Knie, weil es einfach ein Text ist, der so eine gewaltige Geschichte geschrieben hat. Und wir alle davon ausgehen, dass es The Master's Voice, O-Ton Jesus gewesen ist und dass wir vielleicht da ganz nah dran sind an dem, was Jesus tatsächlich programmatisch zu sagen hatte. Den anderen Ton, den er angeschlagen hat, anders als vorher die Propheten, anders als der Johannes, da kommt ein neuer Ton in die Welt und ja, wir werden sehen, wie der klingt. Aber die Propheten waren doch auch also wirklich eindrucksvoll. Also die haben ja auch alles Mögliche auf den Kopf gestellt und haben sich angelegt mit den Mächtigen. Und es gibt ja viele Leute, die halten Jesus auch nur für einen Propheten. Also die Muslime halten ihn für einen Propheten. Die Juden halten ihn auch für einen Propheten. Ja, das habe ich ja auch nicht gesagt. Ja. Das ist das Tolle an der jüdischen Religion, dass sie immer wieder neu sich konstituiert und auch reformerische Bewegungen hat, die dann tatsächlich aufbauend immer wieder einen etwas neuen Ton in die Welt bringen. Und bei der Bergpredigt oder Feldrede, wir werden ja drauf kommen, da kann man dann drauf horchen, was anders klingt als vorher. Also ich muss vorausschicken, dass es die Bergpredigt zweimal gibt, aber eben nicht viermal. Es gibt zwei Evangelisten, die auf sie völlig verzichten, was ich gar nicht verstehen kann. Also die der sie Johannes. Nicht kennen. Du meinst, sie kannten sie nicht? Nein, sie kennen sie nicht. Aber es gab doch die Logienquelle. Es gab doch diese Worte Jesu, die irgendeiner mal mitgeschrieben hat und auf die die beiden anderen Evangelisten, nämlich Matthäus und Lukas, zugreifen, während Markus und Johannes diese Quelle offensichtlich nicht haben. Genau, sie kennen sie nicht. Jedenfalls nicht diese Passage. Es gibt verstreut immer wieder Worte, die dann auch bei Markus oder auch in Varianten bei Johannes vorkommen. Aber wir können davon ausgehen, dass Lukas und Matthäus ja eine Quelle hatten mit Worten von Jesu. Und dann gibt es die eine Theorie, die sagt, es kursierten unterschiedliche Logienquellen. Ja. Und der Lukas hat eine andere vorliegen als der Matthäus. Stimmt ja auch, und werden wir ja gleich hören. Es gibt auch die Variante, es gab eine Logienquelle und die hat dann jeder der Evangelisten auf seine eigene Weise entweder schon wieder umgeschrieben. Umgeschrieben, ausgebaut oder hatte eben noch andere Informationen. Also jedenfalls, wir können davon ausgehen, dass diese beiden. Oder man hat andere Teile aus ein und derselben Predigt genommen. Oder man hat andere Teile aus ein und derselben Predigt genommen. Wir werden sehen, dass Lukas Teile, die der Matthäus in der Bergpredigt zusammengefasst hat, dann über sein ganzes Evangelium hin verteilt hat. Die kommen schon auch vor, aber halt in anderen Zusammenhängen. Also man sieht dort richtig, man schaut in die Werkstatt, wenn man die, gerade die bei der Bergpredigt, schaut man in die Werkstatt der Texterstellung sehr genau rein. Wir wissen es letztlich doch, ist es alles Spekulation, aber wir können sagen, Bergpredigt und Lukas Feldrede kommen aus demselben Topf und wahrscheinlich hören wir da Jesus selber reden. Also dann wollen wir ihn uns mal anhören. Ich will ganz kurz vorausschicken, dass die Bergpredigt mit genau drei Zeilen eingeleitet wird. Da heißt es, dass Jesus viele Menschen sah, die ihm gefolgt sind. Und er ging auf einen Berg und setzte sich und seine Jünger traten zu ihm und dann begann er zu reden und lehrte. Und wir haben ja schon darüber gesprochen, dass man ungefähr weiß oder ahnt oder vermutet, wo die Bergpredigt gehalten worden ist. Es ist ein fantastischer Berg, der am See Genezareth liegt. Da geht es doch relativ steil runter und da kann man wunderbar sitzen oben auf einer Anhöhe. Also das ist ja ein riesiger See, der Genezareth. Das ist ja nicht so wie der Starnberger See oder so. Oder wie die Außenalster, sondern das ist ja ein Riesentopf. Wird ja auch Meer genannt, ja. Ja, also eine wunderschöne Landschaft. Und man kann sich da vorstellen, dass er da ein erhebendes Gefühl hatte, als er da auf die Leute runterguckte. Lass mich nochmal zu diesem zweizeiligen Setting was sagen. Mhm. Jesus geht auf den Berg bei Matthäus und er macht ein Lehrgespräch. So würde man in der rabbinischen Tradition sagen. Und er spricht jetzt nicht zum Volk. Ach, er spricht nicht zum Volk. Er spricht. Wahrscheinlich ist das Setting so, dass das Volk zuhört. Ja. Aber er spricht zu den Jüngern. Das wird später nochmal wichtig. Ah. Es wird ausdrücklich gesagt, er spricht zu den Jüngern. Der Berg, der sagt aus, dass wir jetzt an dem Punkt sind, wo der Mose und der Jesus in einen Link gesetzt werden. Mhm. Der Mose ist hinaufgegangen und hat die 10 Gebote auf den Berg geholt. Und der Jesus steht, und das ist jetzt wieder der Matthäus, der macht diese Moses-Assoziation. Der Jesus spricht nicht wie Mose, spricht zu den 12 Stämmen. Und der Jesus spricht zu seinen 12 Jüngern. Aha. Und wird als ein neuer Mose vorgestellt. Yeah. Das steckt in diesen 2 Zeilen. Alles an Assoziationen drin. Dann wollen wir uns jetzt mal anhören, was er sagt. Selig sind, die da geistlich arm sind, denn ihrer ist das Himmelreich. Selig sind, die da Leid tragen, denn sie sollen getröstet werden. Selig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Erdreich besitzen. Selig sind, die da hungert und dürstet nach der Gerechtigkeit, denn sie sollen satt werden. Selig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Selig sind, die reinen Herzens sind, denn sie werden Gott schauen. Selig sind, die Frieden stiften, denn sie werden Gottes Kinder heißen. Selig sind, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihrer ist das Himmelreich. Selig seid ihr, wenn euch die Menschen um meinetwillen schmähen und verfolgen und allerlei Böses gegen euch reden und dabei lügen. Seid fröhlich und jubelt, es wird euch im Himmel reichlich belohnt werden, denn ebenso haben sie verfolgt die Propheten, die vor euch gewesen sind. Armut, Trauer, Demut, Sanftmut, Barmherzigkeit, Friedensstiften und Leidensbereitschaft. So kann man die Themen nennen, die der Matthäus hier in den Seligpreisungen aufwirft und gemeint und gezielt ist mit Sicherheit auf eine Umwertung aller Werte, die es ja im Judentum schon gibt, dass die Armen und die Fremden für gleichwertig und beschützenswert beschrieben werden. Und der Jesus macht da noch ein Stück drauf und sagt, wir drehen die Werte um. Selig sind diejenigen, die arglos sind, die wissen, dass sie abhängig sind. So würde ich jetzt sagen, die geistlich Armen sind die, die wissen, dass sie keine Kontrolle über das Leben haben, die nach Gerechtigkeit suchen, die Frieden stiften. Also ich glaube, es ist ein weltberühmter Text und unglaublich umstrittener Text. Ja. Ja. Also wir werden darauf kommen, kann man damit leben? Kann man das überhaupt als Regel ansehen? Aber als allererstes wichtig ist es ein Lehrgespräch. Jesus spricht zu seinen Jüngern und versucht darzustellen, was die Voraussetzungen für sein Reich Gottes sind oder wie die Lebensregeln in dem Reich Gottes, das er verkündet, aussehen. Ja, ich habe mich auch ein bisschen umgetan. Ich habe mich natürlich auch in unseren alten Begleitern umgetan. Und ich habe auch einiges mitgebracht, was wir heute dazu lesen. Zunächst mal habe ich natürlich geguckt, was sagt unser Freund Jack Miles dazu, der uns jetzt auch durch das Neue Testament begleitet in seinem Jesusbuch. Und er sagt Folgendes. Er geht hier an dieser Stelle jetzt noch nicht direkt auf die Bergpredigt ein, aber er hat einen Text, der dazugehört, meiner Meinung nach. Der ganzen Menschheit ist vergeben, aber der Herr muss sterben. Das ist die revolutionäre Aussage des Epilogs, den eine Gruppe radikaler Juden vor 2000 Jahren der Heiligen Schrift ihrer Religion hinzufügte. Weil sie es taten, beten Millionen im Abendland heute vor dem Bild einer als Verbrecher hingerichteten Gottheit Und ebenso wichtig, weitere Millionen, die niemals beten, tragen in ihrer kulturellen DNA den aus der Religion abgeleiteten Verdacht mit sich, dass irgendwie, irgendwann die Ersten die Letzten und die Letzten die Ersten sein werden. Sieger sehen gewöhnlich wie Sieger aus und Verlierer wie Verlierer. Durch diese Paradoxie des christlichen Mythos entstand aber die noch immer tief im politischen Bewusstsein des Abendlandes verankerte Bereitschaft zu glauben, dass der scheinbare Verlierer der unerkannte eigentliche Sieger sein könnte. Im Epilog des Christentums zu der Gottesgeschichte, die es vom Judentum übernahm, wird der Herrgott menschlich, bleibt aber dennoch der Herr und erlebt, von nur wenigen erkannt, die menschliche Existenz in ihrer schlimmsten Dimension, bevor er schließlich einen glorreichen Sieg erringt. Indem er gegen den Kaiser verliert, gewinnt er ein Duell mit dem Teufel und besiegt den Tod. Gottes Handlungsweise hatte, von den religiösen Folgen abgesehen, im Abendland unter anderem die profane Folge, dass keine Herrschaft von sich behaupten kann, der Kritik entzogen zu sein. Jegliche Macht ist bedingt, und wenn die Machtlosen sich erheben, könnte Gott mit ihnen sein. Im Kern ist es ja schon im Judentum. Ja. Aber hier ist es jetzt ausgefallen. Ja. Und richtig zum Programm gemacht. Und nochmal hoch drei. Ja, und zum Hauptprogramm gemacht. Mhm. Es sind beachtenswerte Lebensweisheiten, würde man vielleicht in einem jüdischen Kontext sagen, was Jesus da sagt. Es sind keine neuen Gebote, sondern es ist ein Zuspruch an die Makarioi, an die Glücklichen. Das heißt ja, Luther hat es mit selig übersetzt. Mhm. Aber eigentlich heißt das Wort glücklich. Und du kannst es vielleicht so ein bisschen erweitern. Du vielleicht, erinnerst dich vielleicht an den Psalm 1. Wohl dem, der, heißt es da, die Tora liest, der ist wie ein Baum an einer Quelle gepflanzt, ist so eine Art Lehrrede, die sagt, wohl dem, der geistlich arm ist, wohl der, der barmherzig ist. Nicht so eine Art Soll- und Muss-Gesetze, das ist eine andere Art von Gesetz. Die Rede gibt es auch in der Philosophie. Der Horaz sagt zum Beispiel, glücklich ist der, der der Arbeit fern ist. Also solche Varianten. Das hört sich anders an als die FDP. Ja, genau. Also wohl denen, die dürfen sich freuen. So könnte man den Satz sagen. Ja. Und dann kommen eben die Trauernden und die Leidtragenden und die nach Gerechtigkeit suchen. Vielleicht kann ich das jetzt schon sagen an dieser Stelle. Es ist ja schon verlesen, der Text. Lass mich zwei Etappen sagen in der Interpretation. Die eine Etappe ist, dass der Martin Luther daraus sowas wie eine Zwei-Reiche-Lehre gemacht hat, der gesagt hat, man kann das eigentlich nicht leben. Man kann das nur als Privatmann leben oder als Privatfrau, wenn man versucht, dem zu folgen. Aber wenn man für andere verantwortlich ist, kann man andere da nicht mit reinziehen. Man kann nicht Friedensstifter sein, um auf Gewaltlosigkeit setzen. Wenn ich meine Familie, meine Kinder damit reinziehe. Kann man das überhaupt übersetzen? Sagt der Luther ja, aber nur als Privatperson. Und im 19. Jahrhundert kam ja dann dieser enttäuschte Christ, Nietzsche zum Beispiel, der dann sagt, also das ist Sklavenmoral. Die Versammlung der Verlierer wird da gefeiert. In seiner Schrift Der Antichrist schrieb Nietzsche Folgendes. Was ist gut? Alles, was das Gefühl der Macht, den Willen zur Macht, die Macht selbst im Menschen erhöht. Was ist schlecht? Alles, was aus der Schwäche stammt. Was ist Glück? Das Gefühl davon, dass die Macht wächst, dass ein Widerstand überwunden wird. Nicht Zufriedenheit, sondern mehr Macht. Nicht Friede überhaupt, sondern Krieg. Nicht Tugend, sondern Tüchtigkeit. Die Schwachen und Missratenen sollen zugrunde gehen. Erster Satz unserer Menschenliebe. Und man soll ihnen noch dazu helfen. Was ist schädlicher als irgendein Laster? Das Mitleiden der Tat mit allen Missratenen und Schwachen. Das Christentum. Das ist ja von einem Pfarrerssohn hier geschrieben. Und Jack Miles, der das hier auch zitiert, schreibt, der Sarkasmus von und man soll ihnen noch dazu helfen, ist besonders im Rückblick auf das hinter uns liegende Jahrhundert des Völkermords grässlich. Selbst wenn es nur eine effektvolle Wendung ist, dennoch, der größere Gedanke ist durchschlagend formuliert. Auf das, Die Letzten werden die Ersten sein des Christentums, von unzähligen deutschen Kanzeln feierlich verkündet, reagiert Nietzsche wie ein Irrer in der letzten Bank. Mit empörtem Erstaunen, die Letzten die Ersten? Warum sollen nicht die Ersten die Ersten sein? Verdienen sie es etwa nicht? Was haben die Letzten getan, dass sie die Ersten verdrängen sollten? Lass die Verlierer hinten, dort gehören sie hin. Der Ausbruch des Irren stört den Gottesdienst, doch die erste Ungeheuerlichkeit war im Grunde ja der von der Kanzel heruntergeleierte Vers. Der Verstoß des Irren bestand bloß darin, ihn ernst zu nehmen, als eine Aussage, die, wenn sie nicht hingenommen werden konnte, energisch zurückzuweisen war. Und die Kirchendiener, die mit dem Irren jetzt ringen, um ihn zu überwältigen, müssen, wenn sie ehrliche Christen sind, auch mit ihrer menschlichen, allzu menschlichen Neigung ringen, ihm letztlich beizupflichten. Aber das ist ja der Witz an dem Text. Das ist der Witz dran, ja. Ich finde, der Witz an diesem Text ist, dass er eine Herausforderung ist. Und zwar an all diese Wertehierarchien, die wir zum Thema Stärkeren haben. Ja. Und wohin das führt, das kannst du ganz genau dann bei dem Alfred Rosenberg im Mythos des 20. Jahrhunderts nachlesen. Da kann man dann nachlesen, dass er mit dem Christentum abrechnet und sagt, wer ist das denn? Rosenberg ist der Theoretiker des Nationalsozialismus, der das große Buch eben Mythos des 20. Jahrhunderts geschrieben hat, wo er die theoretischen Grundlagen des Nationalsozialismus legt und sich mit diesem jüdischen und christlichen Weltbild anlegt und sagt, das ist eine Feigheitslehre, was der Jesus da verbreitet. Dadurch sei die ganze europäische Gesellschaft schon angesteckt und verfault. Und das Christentum als Hüterin der minderwertigen, kranken, verkrüppelten, verbrecherischen und verfaulten. Und stattdessen muss der Mythos von der Volksseele und der Ehre muss hochgefahren werden. Man kann das nahtlos an Nietzsche anknüpfen und in der Tat hat Jack Miles recht, wenn er sagt, im Rückblick widerlegt sich natürlich dieser Heldenmythos und der Herrenmensch, wie es der Nietzsche genannt hat, widerlegt sich in der Katastrophe des Nationalsozialismus. Natürlich kann man dem auch nicht gleich widersprechen, dass man sagt, sag mal, da werden wirklich die Wehrlosen und die Armen und alle, die die Welt nicht voranbringen, werden da gelobt. Also ich glaube, diese Bergpredigt macht einfach eine ganz große Spannung auf. Immer die Frage an die Gewinner, sind wir denn wirklich die Gewinner? Und gibt es nicht noch einen ganz anderen, unsichtbaren Boden, auf dem der Fortschritt der Welt beruht? Beruht, ja. Und diese Anfrage, ich denke, die stellen diese Seligpreisungen, die eigentlich Glücklichpreisungen sind. Sind sie denn als Provokation gedacht? Ja, ich lese sie als Provokation an die herrschende Moral und ich lese sie als Aufzeigen einer alternativen Ethik. Tatsächlich ist der Weg der Herrschaft und der Gewalt, wenn du ihn zu Ende gehst, ist er ein Weg der großen Opfer und wo alle verlieren und der Weg der Barmherzigkeit und der Gewaltlosigkeit, wenn man ihn denn konsequent führt, der einzige Weg, der in die Zukunft führt bei den Menschen. Also wenn ich die heutigen Konflikte mir angucke und wie sie derzeit, wir befinden uns jetzt Anfang des Jahres 2024, wie der Ukraine-Konflikt, der Nahost-Konflikt in immer mehr Gewalt ausartet, kann man das schon in der Weltgeschichte einfach besichtigen, wohin Gewalt und Gegengewalt und so weiter führen. Ich wollte dir einen Text vorlesen, den ich aus der Zeitung habe, aus unserer Zeitung, aus der Zeit, in der in der Neujahrsausgabe in der Politik 10 Leute gefragt wurden, was ihr Traum vom neuen Jahr ist. Und da habe ich einen Text gelesen, ich finde, das ist Bergpredigt. Aber der ist jetzt nicht von der Christin, sondern von der Jüdin. Und das ist die Bergpredigt, wie sie leibt und lebt. Und die lese ich dir jetzt mal vor. Die Frau heißt Edith Ohel und ist 49 Jahre alt und lebt bei Nazareth auch noch. Und die schreibt Folgendes auf die Frage, was ihr Traum ist. Seit unser Sohn Alon von der Hamas entführt wurde, versuche ich täglich etwas für ihn zu tun, oft gemeinsam mit anderen Familien von Geiseln. Ich brauche das Gefühl, etwas zu bewirken, aber nicht aus Trauer und Wut, sondern aus Güte. Seine Entführer sind Monster, sie sind die Dunkelheit, aber ich will ein Licht sein. Alon ist 22 Jahre alt und Pianist. Kurz vor seiner Entführung durch die Hamas kam er beim Supernova Musikfestival nahe der Grenze zu Gaza an. Er flüchtete bei dem Überfall in einen überfüllten Raketenunterstand, dann warfen die Terroristen Granaten hinein. Anders als bei den meisten Geiseln gibt es ein Video von Alon, wie er danach auf einen Pickup gezerrt wird, voller Blut, aber unverletzt. Das zu wissen hilft mir, sonst wissen wir nichts. Als Mutter spüre ich aber, dass er lebt. Ich will, dass er heimkehrt in ein gutes Zuhause und in ein gutes Land. Deshalb haben wir auf dem Platz der Geiseln in Tel Aviv ein Piano aufgestellt, auf dem jeder spielen kann. Dazu die Botschaft: Alon, you are not alone. Ich hoffe, dass wir in Berlin ein Piano bekommen, damit auch dort keiner all die Geiseln vergisst. Ich bin Lehrerin für Kunst, habe einen Mann und zwei weitere Kinder. Mein Traum ist, dass Alons Freilassung für ihn eine Wiederauferstehung wird, dass auf den Schmerz ein neues Erwachen folgt, dass er aus seinem Leben dann macht, was er wirklich will und nicht, was andere von ihm erwarten. Natürlich fühle ich mich hilflos. Das Warten ist hart, aber ich weiß, dass wir an unserer Trauer wachsen können. Ich glaube an Freundlichkeit. Ich bin nicht der Richter dieser Geiselnehmer, sondern hoffe, Alon bleibt auch dort so freundlich, dass sie in ihm einen Menschen erkennen. Wenn er heimkommt, werden wir alle verändert sein. Durch meine Reaktion möchte ich dazu beitragen, dass dann das Licht die Dunkelheit überstrahlt. Das Jahr 2024 hat übrigens die Quersumme 8. Sie steht in der Numerologie für die Unendlichkeit. Eine gute Zahl. Die letzte Sprachnachricht von Alon kam um 8.08 Uhr am 7. Oktober, was wiederum eine 8 ergibt. Ich glaube, das bedeutet, dass bald ein Wunder geschieht. Also du siehst, die Bergpredigt ist doch möglich. Ich glaube, dass die... Auch in ihrer reinen Form. Ja, ich glaube, dass die Frau die Bergpredigt auch kennt. Man kann, glaube ich, auch heute kein jüdischer, israelischer Bürger sein und die Bergpredigt nicht kennt. Die Bergpredigt ist ja auch Leitlinie gewesen für Menschen wie Mahatma Gandhi. Der hat ja an den englischen Gouverneur geschrieben, wenn sie die Bergpredigt als Christen ernst nehmen würden, wir könnten sofort ins Gespräch treten. Ich nehme sie nämlich ernst. Ja. Oder wenn man so jemanden wie den Martin Luther King anschaut, für den war die Bergpredigt Leitlinie. Oder so jemand wie den Mandela. Das waren, oder Nawalny auch. Oder Nawalny, stimmt, da haben wir schon darüber geredet. Ja. Das heißt, es gibt schon Menschen, die danach rigoros leben. Die Diskussion über die Bergpredigt ging gleich nach der Veröffentlichung los. Ja. Deswegen habe ich dich darauf hingewiesen, dass die in den ersten zwei Zeilen bei Matthäus an die Jünger gerichtet ist. Ja. Es gibt die Parallelstelle, wir sprachen davon, die Feldrede, da ist es an alle gerichtet. Ah ja, wollen wir die mal hören? Ja. Bei Lukas heißt es so: Jesus stieg mit ihnen den Berg hinab in der Ebene. Er geht also jetzt nicht auf einen Berg, sondern im Gegenteil, er geht runter. Auf der Ebene blieb er mit einer großen Schar seiner Jünger stehen und viele Menschen aus ganz Judäa und Jerusalem und im Küstengebiet von Tyros und Sidon strömten herbei. Sie alle wollten ihn hören und von ihren Krankheiten geheilt werden. Auch die von unreinen Geistern Geplagten wurden geheilt. Alle Leute versuchten ihn zu berühren, denn es ging eine Kraft von ihm aus, die alle heilte. Er richtete seine Augen auf seine Jünger und sagte: Jetzt kommt die Variante bei Lukas und die hören wir uns jetzt auch an. Selig seid ihr Armen, denn das Reich Gottes ist euer. Selig seid ihr, die ihr jetzt hungert, denn ihr sollt satt werden. Selig seid ihr, die ihr jetzt weint, denn ihr werdet lachen. Selig seid ihr, wenn euch die Menschen hassen und euch ausstoßen und schmähen und verwerfen euren Namen als böse um des Menschensohnes willen. Freut euch an jenem Tage und tanzt, denn siehe, Euer Lohn ist groß im Himmel, denn das Gleiche haben ihre Väter den Propheten getan. Aber dagegen, weh euch Reichen, denn ihr habt euren Trost schon gehabt. Weh euch, die ihr jetzt satt seid, denn ihr werdet hungern. Weh euch, die ihr jetzt lacht, denn ihr werdet weinen und klagen. Wehe, wenn jedermann gut über euch redet, denn das Gleiche haben ihre Väter den falschen Propheten getan. Da siehst du den Sozialpolitiker wieder. Ja. Den Lukas ist viel strenger. Ja. Der hat nämlich dieses Glücklich ist oder Makario, ja, hat er mit Weherufen verbunden. Ja. Die gibt es bei Matthäus so Nein. nicht. Sondern da werden die Reichen nochmal extra in die Pfanne gehauen. Das entspricht dem, was wir bei dem Magnificat, bei dem großen Lied der Maria gelesen haben. Er stößt die Gewaltigen vom Thron. Das ist ja so eine Art Programmatik des Arztes Lukas. Mhm. Und er hat weniger von diesem. Er hat weniger, ist auch nicht so schön, finde ich. Es ist auch nicht so schön. Es ist nicht so melodisch, es ist nicht dieser große Choral wie bei Matthäus. Ne? Ja, ich glaube auch, dass der Matthäus an der Stelle entweder, wie gesagt, ein anderes Vorbild hatte. Er spricht zwar von dem Lohn im Himmel, ja, das macht der Matthäus auch. In dieser Hinsicht wurde ja die Bergpredigt oft als eine große Vertröstungspredigt verhandelt. Ja, das nach Himmelreich dem Motto, kommt ja auch zum ersten Mal vor, es oder? Es kommt, das Reich Gottes oder das Reich der Himmel kommt zum ersten Mal vor. Und die Frage ist, wird dann der Lohn für das Leiden hier und für das Eintreten für Gerechtigkeit verschoben? Ja. Da kann man auf jeden Fall sagen, es wird auch hier die Spannung aufgemacht, weil natürlich durch solches Verhalten, du hast es ja auch vorgelesen von der Mutter in der Zeit, wird die Gegenwart verändert. Also man kann nicht einfach von einer Vertröstung sprechen, wenn Menschen sich so verhalten, nach dem Motto, irgendwann mal kommt mein Trost, bei der Mutter vielleicht irgendwann mal kommt mein Sohn zurück. Es wird eine Wiederauferstehung sein, sagt sie. Ja, aber es kann ja auch sein, dass er nicht kommt. Ja. Und dann bist du natürlich sofort bei dem Link zum Jesus, zu diesem, es trotzdem ist diese Haltung die richtige, ja, weil sie die Gegenwart verändert. Da steht eben ein Klavier in Tel Aviv und wartet auf einen, der spielt. Insofern wurde oft gesagt, also auch kritisch gesagt, die Menschen werden vertröstet. Das stimmt so nicht, sondern die werden auf eine andere Form von Existenz eingeschworen. Die Frage ist, können das Menschen überhaupt leben? Wie gesagt, der Luther sagt, wenn du Verantwortung für andere übernimmst, kannst du sie nicht dazu zwingen, so zu leben. Und ein Staat kann auch nicht so existieren, weil du kannst als ein Staatenlenker die Menschen nicht zur Passivität zwingen. Also man kann damit keine Politik machen. Ja. Wurde immer dem Bismarck nachgesagt, dass er den Satz gesagt hat. Oder ja, auf jeden Fall. Mit der Bergpredigt kann man keine Politik machen. Da kommen wir ja vor allem dann in der nächsten Folge drauf, wenn es dann wirklich um Handlungsanweisungen geht. Ja, man kann das nicht eigentlich nicht leben. So, und dann sind wir jetzt an dem Punkt, zu wem hat er das gesagt? Er sagt es zu den Jüngern bei Matthäus. Er spricht hier die Leute und, auch an. Ja. Also das ist der Unterschied auch zwischen Lukas und Matthäus. Matthäus sagt ja, weggewandt, gehen himmelblickend, weil da sagt Jesus, selig sind die. Ja. Und hier ihr. Ja, selig genau. Seid ihr Hungernden, genau. Denn ihr werdet satt werden. Genau. Ja. Das heißt, wer spricht zu einer Realität? So, und jetzt kommt, was macht man daraus, wenn man daraus eine Ethik machen möchte oder eine neue Handlungsanweisungen oder neue Wertevorstellungen? Und da gibt's halt die Überlegung, wenn er nur die Jünger angeschaut hat, vielleicht sind es dann Leute, die unabhängig von Familien leben, die im Kloster leben, die dieser Art von Leben ihre Existenz gewidmet haben, kann man das von denen verlangen? Mhm. Oder ist es tatsächlich für alle? Es gibt ja auch christliche Friedenskirchen wie die Quäker zum Beispiel oder die Mennoniten, die ganz streng danach leben. Mhm. Dieses We shall overcome, wie heißt die, John Bass? Ja, wir sollen überwinden. Die ist aus einer Quäkerfamilie. Mhm. Diese großen Friedenslieder, die kommen alle aus dem Bibelbelt, aus den USA und aus dieser Gruppe von Familien, die sich nicht wehren, sondern die konsequent auch für ihre Familien dafür stehen, wir lassen uns notfalls auch angreifen und werden zu Opfern, aber wir werden nicht zu Tätern. Sag mal, eine Frage. Es ist ja so, dass diese Bergpredigten oder Feldansprachen sind ja auch bis in die Spitzen der Politik und des Militärs bekannt. Ja? Trotzdem hat sich nie einer überlegt, danach zu folgen, obwohl Putin zum Beispiel dauernd bei den Popen rumrennt und da in den Kirchen sich da segnen lässt und mit brennenden Kerzen da abgebildet wird. Und auch Trump, der die Bibel verkehrt rumhält, weil er nicht weiß, wie herum das Kreuz gehört. Also die lächerliche Darbietungen in Zusammenhang mit der damit gelebten Politik. Ja. Aber die Frage ist, warum hat das jetzt unsere arme Mutter aus Israel? Die beherzigt das, aber warum wird das politisch nie beherzigt? Warum nicht? Ich glaube, dass die Leute, also zumindest bei uns in der Politik, die noch in einer christlichen Tradition aufgewachsen sind, sehr wohl sich Gedanken machen. Man kann zum Beispiel zum 80. Geburtstag von Schäuble, kann man ein Interview mit Chrismon nachlesen, wo er versucht hat zu sagen, ich kann das in die Politik nicht eins zu eins umsetzen, ja, aber ich kann es als eine Zielbeschreibung von Politik beschreiben. Mhm. Also das, was du zurzeit jetzt in den ganzen Kriegen siehst, da sagt keiner, dass er am Ende Frieden als Ziel hat. Ja. Sondern er hat Unterwerfung. Aber es sind doch alles Christen. Er hat Unterwerfung als Ziel. Ja, es sind aber alles Christen, sind alle getauft. Ja, gut, würde ich sagen, Jesus würde wahrscheinlich dazu eine andere Meinung haben bei der Frage, ob sie zu seinen Followern gehören oder nicht. Mhm. Ich meine, wir können auch viele Jahrhunderte der Kirchenpolitik angucken, wo es auch auf Unterwerfung und nicht auf Frieden ankam. Ja. Und wo die Leute im Kopf die vollständige Unterwerfung und Ausbeutung des Gegners hatten. Ja. Da muss man sagen, die haben ihre Bergpredigt weder gelesen noch weniger verstanden. Ja. Gut, jetzt wollte ich auch noch was vorlesen aus Jack Miles, der auch auf diese Feldrede eingeht von Lukas und der dazu Folgendes schreibt. Nun haben sich die Elenden in einer bisher nicht dagewesenen Menge eingefunden. Welche gute Botschaft hat dieser Messias für sie in der Rede, welche die christliche Tradition als die bedeutendste Darlegung seiner ethischen Lehre betrachtet? Er ist Bibelforscher und er betrachtet, daran möchte ich dich jetzt nochmal erinnern und alle unsere Hörerinnen und Hörer auch, es geht jetzt nicht um eine theologische Auslegung, sondern er betrachtet Gott als Roman. Ja, ja. Gott ist die Romanfigur, er ist jetzt in Jesus reingefahren, sozusagen, hat sich also mit Fleisch umgeben. Hat sich dem Leben ausgesetzt. Hat sich dem Leben ausgesetzt, ja. haben wir begriffen. Ja. Und da beschildert er sozusagen den Roman. Und was macht jetzt diese Romanfigur? Hat sich jetzt als Mensch unter die Menschen gesetzt, sein Gott, und redet jetzt hier. Die Botschaft, die er für sie hat, für all die, die da kommen, die Hoffnungsfrohen, ob man sie nun gut nennen kann oder nicht, ist rundweg erstaunlich. Verwirft sie doch praktisch alles, was Gott sein Volk unzählige Male gelehrt hat, von ihm zu erwarten. Sich unmittelbar an seine Jünger wendend, aber umringt von den Kranken und Besessenen, sagt Jesus bei Lukas, selig seid ihr Armen und so weiter, das haben wir ja gerade gehört, aber wehe euch Reichen. In Deuteronomium ließ Gott Israel durch Moses kundtun, es werde gesegnet sein, wenn es gehorche, und verflucht, wenn es nicht gehorche. Doch die Art der Segnungen und Flüche könnte nicht verschiedener sein von den oben angeführten Segnungen und Wehen, also die Wehe. Gehorsame Israeliten sollten nicht gemäß den zwei Stadien gesegnet werden, von denen Jesus spricht, erst arm, hungrig, weinend, gehasst und ausgeschlossen und verleumdet, dann gesättigt, lachend und fröhlich. Moses verkündet ihnen vielmehr, dass Gott ihnen von Anfang an Wohlstand und Hegemonie garantiert hat. Der Herr wird dir Überfluss geben an Gütern, an der Frucht deines Leibes, an der Frucht deines Viehs und an der Frucht deines Ackers, in dem Land, von dem er deinen Vätern geschworen hat, dass er es dir gebe. Der Herr wird dir den Himmel öffnen, seine Schatzkammer des Wassers, um deinem Land Regen zu spenden zur rechten Zeit und alle Arbeiten deiner Hände zu segnen. Steht im Deuteronomium. Man wird aber in allen früheren Äußerungen Gottes vergeblich nach einer Aussage, wie selig sind die Armen, suchen. Oder dass Gott verspricht, diese Armen eines Tages reich zu machen. Und was für die Armen gilt, gilt ebenso für die Hungernden, die Trauernden und die Verachteten. Selbstzufriedenheit und das selbstgerechte Gefühl, jeglicher Strafe enthoben zu sein, werden zwar verurteilt, gewöhnlich, weil sie mit schweren Verstößen Hand in Hand gehen, aber Sattheit, Glück und Ansehen werden durchweg als Segen begriffen. Stimmt. Ja. Also auch der aaronitische Segen und der Segen des Isaak an seine Söhne, da geht es immer um, die Felder werden reich sein und dein Geldbeutel wird gefüllt sein und das Wetter wird gut und sein. Und viele Kinder wirst du und haben. Und viele Kinder Von wirst Kindern du ist haben. Ja jetzt gar nicht mehr die Rede. Und das wird tatsächlich auf den Kopf gestellt hier. Ja. Insofern kann man schon sagen, es ist was Neues in der Welt. Ja, und Jack Miles wird auch erklären, woher das kommt. Das werde ich aber erst in der nächsten Sendung enthüllen. Okay, okay. Warum okay. sein Gott sich auf einmal anders besonnen hat. Ah, sein Romangott hat sich ja, anders Ja, sein Romangott, also er betrachtet ja die Bibel als Roman. Also die Bibel, der biblische Gott hat sich anders besonnen. Nicht sein Romangott, sondern der Gott der Bibel. Er sagt jetzt was anderes als früher. Und warum tut das? Wir werden sehen. Ja, wir sind fast am Ende. Ich möchte aber vorher noch ein letztes wunderschönes Wort von Knausgard erzählen. Mhm. Das hat mir sehr gefallen und das wird dir auch gefallen. Ich finde das wunderbar. Wir machen ja keine guten Worte Nein. zum Ende mehr, Nein. weil wir haben so viele gute Worte Ja. jetzt in unseren Texten. Aber du kannst den Knausgard vielleicht als gutes Wort Das kann ich und das mache ich auch. Vorlesen. Einem modernen Leser der Bibel fällt auf, wie eng die Verbindung zwischen dem Diesseits und dem Jenseits früher war. Man könnte fast den Eindruck gewinnen, dass Gott echtes Interesse an den Menschen hatte. Schon der nichtigste Anlass reichte aus, um ihn zu zeigen, zu den Menschen zu sprechen oder einen seiner Engel auf die Erde zu senden, um den göttlichen Willen zu vollstrecken. Diese fortwährenden Eingriffe führten allerdings nie zu einer dauerhaften Verbesserung. Im Gegenteil, alles verfiel immer wieder in den alten Trott. Alles Gute und Gerechte scheint das Ergebnis gewaltiger Anstrengungen zu sein, die ständig wiederholt werden müssen, in einem permanenten Instandhaltungsprozess, der die Kräfte jedes Menschen übersteigt. Eine Zeit lang schaffst du es vielleicht doch, die Lichtung offen zu halten. Gerecht und erleuchtet bist du dann, früher oder später schläfst du aber wieder ein und wenn du erwachst, wirst du einmal mehr von Dunkelheit umfangen. Reichen deine Kräfte, machst du dich von Neuem ans Werk, wenn nicht, gibst du auf. Die menschliche Seele ist eine Rodung im Wald und dem göttlich Reinen und Makellosen muss es völlig unbegreiflich sein, warum sie immer wieder zuwächst. Das ist der Kampf. Von dem die Bibel erzählt. Das ist wunderbar, ja. Und er beschreibt ja auch, du wachst wieder im Dunkeln auf. Das ist schon der Link zu unseren nächsten Texten. Ja. Seid das Licht der Welt, seid das Salz der Erde. Genau. Und haltet eure Wange hin. Jo. Tschüss. Tschüss, bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen unseren Hörerinnen und Hörern. Unter Pfarrers Töchtern ist ein Podcast der Zeit und von Zeit Online. Produziert von Pool Artists.